Ich möchte euch daran erinnern, Brüder, dass unsere Vorfahren alle unter der schützenden Wolke waren und gemeinsam das Meer durchquerten. Auf diese Weise wurden sie alle in der Wolke und im Meer auf Moses getauft, wodurch sie eine neue Gemeinschaft bildeten. Zudem verzehrten sie alle dieselbe geistliche Speise, die Gott ihnen während ihrer Wanderung in der Wüste zur Verfügung stellte. Sie tranken auch alle denselben geistlichen Trank aus einem begleitenden Felsen, wobei dieser Fels in Wirklichkeit Christus repräsentierte. Dennoch fand Gott an der Mehrheit von ihnen kein Gefallen, weshalb sie schließlich in der Wüste umkamen und dort begraben wurden. Diese Ereignisse dienen uns als warnendes Beispiel, damit wir nicht nach bösen Dingen streben, wie jene es damals taten. Werdet daher keine Götzendiener, wie es einige von ihnen waren, über die geschrieben steht, dass das Volk zum Essen und Trinken niedersaß und zum Tanzen aufstand. Wir sollten auch keine sexuelle Unmoral begehen, wie es einige von ihnen taten, woraufhin an einem einzigen Tag 23.000 Menschen starben. Ebenso wenig sollten wir den Herrn herausfordern, wie es einige von ihnen taten, die daraufhin durch Schlangenbisse ums Leben kamen. Mord auch nicht gegen Gott, wie es einige von ihnen taten, die infolgedessen durch den Verderber vernichtet wurden. All dies geschah ihnen beispielhaft und wurde als Warnung für uns aufgezeichnet, die wir in der Endzeit der Weltgeschichte leben. Wer also glaubt, er stehe fest im Glauben, sollte sorgfältig darauf achten, dass er nicht zu Fall kommt. Bisher hat euch keine Versuchung getroffen, die über das menschliche Maß hinausgeht, zudem ist Gott treu und wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft geprüft werdet. Aus diesem Grund, meine Geliebten, solltet ihr jegliche Form des Götzendienstes konsequent meiden und davor fliehen. Ich spreche zu euch als einsichtigen Menschen, prüft daher selbst und urteilt über die Richtigkeit dessen, was ich sage. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht eine Teilhabe am Blut Christi? Und ist das Brot, das wir brechen, nicht eine Teilhabe am Leib Christi? Da es nur ein einziges Brot ist, bilden wir viele einen gemeinsamen Leib, weil wir alle an diesem einen Brot teilhaben. Betrachtet das Volk Israel in seiner irdischen Gestalt, sind nicht diejenigen, welche die Opfergaben verzehren, mit dem Altar verbunden? Was möchte ich damit sagen? Dass ein Götzenopfer oder ein Götzenbild an sich eine reale Bedeutung oder Macht besitzt. Keineswegs, vielmehr opfern die Heiden ihre Gaben den Dämonen und nicht Gott, und ich möchte nicht, dass ihr in eine Gemeinschaft mit Dämonen tretet. Ihr könnt nicht gleichzeitig aus dem Kelch des Herrn und aus dem Kelch der Dämonen trinken oder am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen teilnehmen. Oder beabsichtigen wir etwa, die Eifersucht des Herrn zu wecken? Sind wir etwa mächtiger als er, dass wir ihn herausfordern könnten? Es ist zwar alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, es ist alles erlaubt, aber nicht alles dient dem Aufbau der Gemeinschaft. Niemand sollte nur seinen eigenen Vorteil suchen, sondern stattdessen das Wohl des anderen im Blick haben. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, dürft ihr essen, ohne aus Gewissensgründen nach der Herkunft zu forschen. Denn die Erde gehört dem Herrn, einschließlich allem, was sie erfüllt, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Wenn euch ein Ungläubiger einlädt und ihr hingehen wollt, dann esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne Fragen aus Gewissensgründen zu stellen. Falls euch jedoch jemand darauf hinweist, dass es sich um Opferfleisch handelt, dann esst es nicht aus Rücksicht auf den Informanten und das Gewissen. Dabei meine ich nicht euer eigenes Gewissen, sondern das des anderen, denn warum sollte meine Freiheit durch das Urteil eines fremden Gewissens eingeschränkt werden? Wenn ich eine Speise mit Dankbarkeit genieße, warum sollte ich mich dann wegen etwas tadeln lassen, wofür ich Gott bereits gedankt habe? Ob ihr nun esst oder trinket oder was auch immer ihr tut, handelt stets so, dass es zur Ehre Gottes geschieht. Vermeidet es, für Juden, Griechen oder die Gemeinde Gottes eine Ursache zum Anstoß oder zum Abfall vom Glauben zu sein. So bemühe auch ich mich, in jeder Hinsicht allen entgegenzukommen, indem ich nicht meinen eigenen Nutzen suche, sondern das Heil der vielen.